Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Herzlich willkommen zum zweiten Glory Life Schulenabend. Halleluja! Schön, dass ihr da seid. Nehmt einfach die Plätze ein, wenn ihr bei der Anmeldung durch seid. Und dann starten wir auch gleich los. Wir werden heute Abend ein bisschen eine kürzere Lobpreiszeit machen, aber weil wir zwei Lehrstunden einfach heute Abend haben. Aber umso intensiver trinken wir. Amen. Okay, ein wichtiger Bestandteil dieser Glory Life Schule, dieser Herrlichkeitslebensschule, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, ist ja, dass wir lernen, vom Geist Gottes zu trinken. Alles, was Gott in deinem Leben tut, kommt hervor aus diesem Strom Gottes. Amen. Wie heißt es in der Offenbarung? In der Mitte der Stadt ist dieser Strom Gottes. Und ich habe einen interessanten Vers gefunden, im Psalm 46, Vers 5 heißt es, dass diese Ströme die Stadt Gottes glücklich machen. Amen. Wer gehört alles zur Stadt Gottes? Das heißt, da gibt es einen Strom, der vom Thron Gottes ausgeht und in dein Leben hineinfließen will und der dich glücklich macht. Glückselig, um es biblisch auszudrücken. Ja, sagen wir es einem Nachbarn, glückselig. Das heißt, ich glaube fast, ich habe fast den Verdacht, wir können nicht genug trinken von diesem Strom, oder? Wer kann noch ein bisschen mehr göttliche Glückseligkeit brauchen? Okay, Halleluja. Diese Ströme machen die Stadt Gottes glücklich, sagt das Wort. Halleluja. Weißt du, Gott möchte nicht, dass wir als angestrengtes Diener Gottes durch dieses Leben laufen, immer angestrengter, immer verbissener werden und sagen, oh, ich muss noch das vor Gott tun und ich muss noch das vor Gott tun und das und jetzt muss ich auch noch ein übernatürliches Leben leben, jetzt wird es ja noch anstrengender. Weißt du, spätestens beim übernatürlichen Leben, und das ist ja unser Thema hier in dieser Glory Life Schule, spätestens beim übernatürlichen Leben kommst du absolut an die Grenze, was dein Eigentun angeht. Ja, weil wer von euch weiß, dass er aus sich selbst heraus nicht übernatürlich leben kann? Das heißt, was du umso mehr brauchst, ist ja die Fülle des Stromes Gottes. Alles, was du tust, weißt du, alles, was Gott in dieser Zeit, in dieser Schule hervorbringt, und ich glaube wirklich, dass es wirklich ein wesentlicher Bestandteil dessen ist, was Gott in dieser Zeit tun möchte. Er möchte Herrlichkeitslebenssöhne hervorbringen. Amen. Aber dieses Hervorbringen geschieht aus der Fülle des Geistes. Das heißt, es beginnt alles damit, dass du lernst zu trinken. Dass du lernst einfach in Gott zu sein und einfach seine Liebe, seine Gnade, seine Fülle aufzunehmen. Ja? Gott hat so klar zu uns geredet. Ich meine, ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon erzählt. Das erste Zeichen, das von Sonntag auf Montag letzter Woche passiert ist mit der Uhr um 2:07 Uhr nachts, ja? Wo die Uhr gesaust ist, ja, beim Dieter zu Hause, um 2:07 Uhr, Offenbarung 2:07 Uhr. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben, vom Baum des Lebens zu essen. Amen. Halleluja. Und das Interessante ist, genau eine Woche später, wieder um 2:07 Uhr, ist genau wieder das Gleiche passiert. Also jetzt Anfang der Woche, wieder das Gleiche. Diesmal ist der Wecker gesaust von 2:07 Uhr bis 2:08 Uhr. Wie heißt es so schön im Wort Gottes, durch Zweier- oder Dreierzeugen Mund soll eine jede Sache bestätigt werden. Also wenn Gott dasselbe Zeichen zweimal zur selben Zeit tut, dann meint er es wahrscheinlich wirklich ernst. Das heißt, Gott ist wirklich ernsthaft bei der Sache, dich zum Trinken und zur Fülle zu animieren, dich wirklich in diese Fülle des Geistes hineinzuführen. Und alles, was wir hier auch lernen, weißt du, soll nie eine trockene Lehre sein, sondern kommt aus dieser Fülle hervor. Und je mehr wir alle zusammen trinken, umso, weil merkst du schon, das ist eine gute Atmosphäre, ja, so richtig gut. Du kannst schon mal anfangen, dich einfach zu füllen, einfach diese Atmosphäre aufzunehmen. Du lernst es, im Geist zu trinken. Wie tust du das? Durch Glauben. Du glaubst, weißt du, du glaubst im Geist, du glaubst, dass dieser Strom da ist im Geist und dass du tatsächlich nur trinken brauchst und nehmen brauchst. Du reagierst auf etwas, was vielleicht nicht sichtbar ist. Der Strom ist ja nicht sichtbar, oder? Ich habe ihn hier jetzt noch nicht gesehen heute Abend. Also er ist nicht sichtbar für deine fünf Sinne, Aber er ist Realität im Geist und anstatt, dass du reagierst auf das, was du siehst, deine Umstände zum Beispiel und sagst, oh, meine Umstände, weiß ich auch nicht, fühlt sich jetzt nicht gerade so nach Fülle an oder meine Seele fühlt sich so oder wie auch immer oder der neben mir schaut auch noch ein bisschen schräg. Wie auch immer, verstehst du? Aber anstatt, dass du auf das Sichtbare schaust, schaust du auf das, was zwar nicht sichtbar ist, aber was umso mehr real ist und du reagierst auf das Unsichtbare. Wie reagierst du auf das Unsichtbare? Durch Glauben. Du trinkst durch Glauben. Du sagst, jawohl, durch Glauben. Ich glaube das, was das Wort sagt. Da ist dieser Strom. Er ist in der Mitte der Stadt und ich trinke von diesem Strom und ich brauche nur zu trinken und Gott erwartet gar nichts von mir. Ich bin einfach nur hier, um zu trinken, um zu nehmen und um zu genießen. Amen. Und das tust du. Und wenn wir jetzt einfach in diese knackige Lobpreiszeit reingehen, tust du auch nichts anderes. Verstehst du? Wir müssen Gott nicht vom Himmel runter beten oder runter glauben oder irgendwas, sondern indem wir einfach der Realität, in die Realität des Wortes eintreten, wird es Wirklichkeit. Amen. Indem du einfach trinkst von diesem Strom, wird er stärker. Halleluja. Und das wollen wir tun. Amen. Seid ihr dabei? Kommt nach vorne, genießt einfach und dann geht's weiter. Halleluja. Amen. Halleluja. Ich fange einfach mal mit einer Bibelstelle an, okay? Das ist immer gut, ja? Weil die Grundlage aller Grundlagen, die Grundlagen jeder Lehre über Grundlagen ist die Bibel. Amen. Die Grundlage aller Grundlagen ist das Wort Gottes. Es heißt im Johannes 1, heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe gemacht. Und es gibt nicht eines, das nicht durch das Wort Gottes gemacht ist. Das heißt, das Wort Gottes ist die Grundlage für alles. Das Wort Gottes ist die Grundlage für dein Herrlichkeitsleben. Lass mich dir das gleich zum Anfang ganz klar sagen. Es gibt kein Herrlichkeitsleben losgelöst vom Wort Gottes. Amen. Wenn dir irgendjemand erzählt und sagt, ich bin unterwegs im Herrlichkeitsleben, aber er ist losgelöst vom Wort Gottes unterwegs, was jetzt nicht heißt, dass er immer die Bibel irgendwie in der Tasche haben muss oder so, aber losgelöst vom Wort Gottes heißt einfach, nicht nach dem Wort Gottes lebt, sich nicht am Wort Gottes orientiert, nicht auf der Basis des Wortes Gottes dir Dinge erzählt, dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht das Herrlichkeitsleben ist, von dem Jesus gesprochen hat. Amen. Unsere Grundlage ist das Wort Gottes. Sag mal, das Wort Gottes. Halleluja. Und ich gebe dir heute zum Anfang dieser ersten Stunde, oder eigentlich das letzte Mal war im Prinzip auch schon eine Grundlagenstunde, aber so richtig geht es jetzt heute los, einfach auch mit der Lehre. Möchte ich dir einfach eine Bibelstelle geben, und zwar Johannes 17, 22 und Johannes 17, Vers 24. Diese beiden Verse sind im Grunde genommen, kannst du sagen, ist eigentlich die, ich sag mal, die Magna Carta des Herrlichkeitslebens, sozusagen die, was ist die Magna Carta? Okay, also die Grundlagenerklärung von Jesus, ja, die Basiserklärung, das, was dir Jesus sozusagen als Basis mitgibt in dieses Herrlichkeitsleben hinein, darauf baut es auf. Nicht, ich will jetzt damit nicht sagen, dass es nur auf diesem einen Bibelvers aufbaut oder diesen zwei, aber es ist sozusagen da sehr gut zusammengefasst. Ja. Johannes 17, 22 heißt es, sagt Jesus im hohenpriesterlichen Gebet, er sagt, und die Herrlichkeit, Vater, er betet zum Vater, und die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Dass sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und jetzt Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Amen. Die entscheidende Frage ist, gilt dieser Bibelvers für das Leben nach deinem Tod oder gilt dieser Bibelvers für jetzt? Amen. Jesus redet hier nicht von dem Leben nach dem Tod, sondern er sagt, die du mir gegeben hast, sie sollen jetzt, er sagt nicht in der Zukunft, dass sie irgendwann mal da sind, wo ich bin, sondern sie sollen jetzt da sein, wo ich bin. Wo ist Jesus jetzt? Im Himmel. In der Herrlichkeit Gottes. Ja, und er ist gleichzeitig in dir, durch den Heiligen Geist. Das heißt, du bist sozusagen, du bist ein zweidimensionales Wesen, was das angeht. Du bist einerseits hier auf der Erde, aber durch Jesus in dir bist du verbunden mit dem Himmel. Das heißt, du bist versetzt an himmlische Orte, sagt Paulus, Epheser 2,6. Du bist in diesem Herrlichkeitsleben. Ja? Entscheidend für das Leben in der Herrlichkeit Gottes ist, dass du ein Bewusstsein hast. Sag mal Bewusstsein. Ein Bewusstsein hast dessen, was das vollbrachte Werk Jesu Christi am Kreuz beinhaltet. Und hier fängt's schon oft an. Viele Christen haben nicht mal ein Wissen dessen, was das, oder nicht mal ein umfassendes Wissen dessen, was das vollbrachte Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha angeht. Da gibt's ja unterschiedliche Segmente im Leib Christi. Die einen sagen, jawohl, Vergebung der Sünde ist inbegriffen am Kreuz von Golgatha, aber nicht Heilung der Krankheiten. Ja, da fängt's schon an, dass es auseinandergesplittet wird. Nur ein Teil ist inbegriffen im Erlösungswerk. Die anderen sagen, ja, Heilung ist schon inbegriffen, aber deswegen bist du noch nicht eine neue Schöpfung oder neu, oder ein Sohn oder wie auch immer. Deswegen ist es noch nicht alles schon passiert und so weiter. Da gibt es einfach unterschiedliche Abstufungen. Entscheidend ist, dass du weißt, was das Erlösungswerk von Jesus für dich alles beinhaltet, aber gleichzeitig, dass du ein Bewusstsein zusätzlich darüber hast. Amen. Weil Wissen kannst du viel haben. Amen. Weißt du, das ist dann der zweite Punkt. Der erste Punkt ist der, viele Christen wissen nicht, was das Erlösungswerk alles beinhaltet. Deswegen werden wir darüber sprechen jetzt in diesen Stunden, die ich jetzt mache, die nächsten Wochen. Viele Christen wissen es gar nicht. Aber noch entscheidender ist, viele Christen wissen es zwar, aber sie haben kein Bewusstsein. Was ist der Unterschied zwischen Wissen und Bewusstsein? Wissen ist, okay, weiß ich. Habe ich schon gehört. Ja? Ich bin überzeugt, dass wenn du schon ein paar Jahre Christ bist, dass du in dieser Glory Life Schule einiges hören wirst, was du schon mal gehört hast. Das ist aber kein Problem. Verstehst du? Weil nur dadurch, dass du es schon mal gehört hast und dass du es weißt oder dass du es schon mal irgendwo notiert hast, weil du vielleicht schon mal in irgendeiner Bibelschule oder sowas warst, irgendwelche Bibelverse notiert hast, nur weil du es weißt, heißt es noch nicht, dass es zu einem bewussten Sein für dich geworden ist. Das heißt nämlich Bewusstsein. Bewusstsein heißt, ich habe ein bewusstes Sein. Was ist ein bewusstes Sein? Das heißt, ich bin eins damit. Es ist zu meinem Leben geworden. Es ist mein Sein. Es ist mein Bewusstsein. Das Bewusstsein eines Menschen bestimmt sein Sein. Amen. Wenn du dir bewusst bist, dass du eine Frau bist, dann wirst du als Frau leben. Da fängt schon an in der Welt. Haben viele schon ein Problem. Sie wissen heutzutage nicht mehr, bin ich Frau, bin ich Mann, bin ich irgendwas dazwischen, bin ich drei Viertel das, ein Viertel das oder was auch immer, bin ich heute das, morgen vielleicht das. Das ist ein Identitätsproblem. Amen. Ein bewusstes Sein bewirkt, dass du das bist, wessen du dir bewusst bist. Bewusstsein bewirkt Sein. Bewusstsein ist viel tiefer als Wissen. Bewusstsein durchdringt alle Schichten deines Seins. Wissen durchdringt nur dein Verstand. Ja. Und die Christen in Deutschland wissen viel. Extrem, weil die Christen in Deutschland lieben es auch immer mehr zu wissen. Hast du mir wieder mal neue Lehre? Kann ich wieder was lernen? Kann ich wieder was wissen? Verstehst du? Ich muss dich enttäuschen, wenn du dachtest, wenn du zur Glory Life Schule kommst, dann kriegst du eine neue Lehre. Oh. Weißt du, es geht nicht darum, eine neue Lehre zu kreieren. Wir haben die umfassende Lehre hier bereits im Wort Gottes und es geht nicht um eine neue Lehre, sondern es geht um ein neues bewusstes Sein. Wenn du von einem Christen, der das Übernatürliche in seinem Leben noch nicht besonders viel erlebt, zu einem Christen werden willst, der das Übernatürliche in seinem Leben erlebt, dann musst du nicht was an deinem Wissen in erster Linie ändern, sondern dann musst du etwas an deinem bewussten Sein ändern. Beziehungsweise etwas muss sich ändern, so muss man sagen, du kannst es nämlich selber gar nicht verändern im Endeffekt. Halleluja, sag mal, es ist alles Gnade, preist den Herrn. Aber es muss etwas geändert werden in deinem bewussten Sein. Dein Bewusstsein muss sich ändern, damit du andere Dinge erlebst. Das, wessen du dir bewusst bist, das erlebst du. Und ich sag dir, manche Dinge kannst du gar nicht oft genug hören, bis sie zu einem Bewusstsein für dich werden. Und leider, wenn du noch eher nach dem Fleisch nach lebst als Christ, dann hörst du noch mehr auf deinen Verstand, der dir einfach immer nur sagt, ich brauche mal wieder eine neue Lehre, ich brauche mal wieder einen neuen Kitzel für meinen Verstand, ich muss wieder was Neues wissen. Das Alte hat es irgendwie noch nicht gebracht, ich muss mal wieder was Neues wissen, ich muss noch mal was anderes wissen. Verstehst du? Aber das bleibt dann immer nur im Verstand. Dann kannst du hier 2 Jahre durch diese Schule gehen, alles notieren und am Ende weißt du vielleicht ein bisschen mehr, weil natürlich kriegst du hier wieder Sachen, die du vielleicht so noch nicht gehört hast, also weißt du wieder ein bisschen mehr. Aber entscheidend ist, und das ist unser Herz hier in der Glory Life Schule, entscheidend ist, dass du am Ende dieser 2 Jahre Jahre, aber nicht erst am Ende dieser zwei Jahre, sondern dass es jetzt schon beginnt. Halleluja. Dass dein Bewusstsein so verändert und verwandelt wird, dass du anders lebst. Und dass du damit was anderes erlebst. Halleluja. Wer will das? Halleluja. Weißt du, ich sag deswegen, manche Dinge musst du immer wieder hören, damit, bevor sie ein Bewusstsein in dir werden, ganz einfach deswegen, weil du so anders geprägt bist. Weil deine Prägung manchmal dem eigentlichen, wie Gott dich gedacht hat, dem Bewusstsein, wie Gott es eigentlich möchte, gemäß der Bibel, das werden wir uns anschauen, weil deine Prägung dem so diametral entgegensteht, in deinem Denken, in deinem Fühlen, in deiner ganzen Prägung einfach, die du hier so als ein guter Deutscher, der du hier aufgewachsen bist oder vielleicht bist du auch woanders aufgewachsen, im anderen Land, dann hast du auch eine bestimmte Prägung. Aber die Prägung der Menschheit ist tendenziell immer natürlich. Das heißt, du hast eine gewisse natürliche Prägung durch Einflüsse, durch Lehre, durch Erfahrungen, auch durch Entscheidungen, die du getroffen hast in deinem Leben, hast du einfach bestimmte Prägungen. Und diese Prägungen gehen tiefer als dein Verstand. Wie von euch stimmen wir dazu? Die gehen tiefer als dein Verstand. Das heißt, du bist dir vielleicht manchmal gar nicht wirklich auch bewusst sozusagen, warum du bestimmte Dinge tust, aber du tust sie einfach, weil du einfach geprägt bist. Aufgrund bestimmter Prägungen tust du bestimmte Dinge oder tust du auch bestimmte Dinge nicht. Sagst du Dinge, machst du Dinge, machst du so oder so. Wenn Gott jetzt will, dass du in diesem Herrlichkeitsleben als dieser mächtige Sohn oder Tochter Gottes in Christus hervorkommst, wonach sich ja die ganze Schöpfung sehnt, gemäß Römer 8, Vers 19. Ja, wenn du sozusagen als Jesusmann, Jesusfrau offenbar werden willst, ja, 1. Johannes 4, 17, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt, dann kannst du wahrscheinlich erkennen, dass es da noch einen gewissen Umprägungsprozess für jeden von uns bedarf. Der eine steht vielleicht da, der andere da, aber einen gewissen Umprägungsprozess kann jeder von uns noch gebrauchen, oder? Amen. Wer es nicht mehr braucht, der meldet sich, dem zahlen wir seine Anmeldegebühr zurück. Okay. Das heißt, es geht entscheidend darum, dass dein Bewusstsein umgeprägt wird, göttlich umgeprägt wird. Das ist das, was Paulus sagt, wenn er in Römer 12, Vers 1 bis 2 von der Erneuerung des Sinnes spricht. Ja? Die Erneuerung des Sinnes ist manchmal verkürzt wiedergegeben mit der Erneuerung des Denkens. Das griechische Wort für Sinn ist aber nicht nur Denken. Weil das ist nur Verstand. So, ich denke jetzt so, ich denke jetzt so und jetzt denke ich nicht mehr so. Anderes Denken ist sicherlich wichtig, andere Gedanken sind wichtig, aber der erneuerte Sinn geht noch viel tiefer als andere Gedanken. Der erneuerte Sinn ist eben, wie ich gesagt habe, ein völlig anderes Bewusstsein. Das heißt, andere Gedanken, andere Empfindungsweisen, andere Wahrnehmungen, anderer Umgang mit der Realität, anderer Umgang mit Situationen, mit Umständen und so weiter. All das ist da inbegriffen, wenn Paulus vom erneuerten Sinn spricht. Ja? Erneuerter Sinn ist nicht einfach nur Gehirnwäsche. So, jetzt denke ich halt, vorher habe ich gedacht, was weiß ich, das ist die Farbe Rot, jetzt denke ich, das ist die Farbe Blau. Weil der Prediger hat es mir so lange gesagt, bis ich es geglaubt habe. Dieser Stuhl ist nicht rot, sondern blau. Ich sage es dir in Jesu Namen. Marion, siehst du, ein blauer Stuhl steht neben dir. Verstehst du? Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich um dieses Tiefe verwandelt werden mit deinem gesamten Sinn. Der Sinn, das griechische Wort Sinn ist Nous, ja. Und Nous ist so ein umfassender Begriff. Nicht Nuss, sondern Nous, ja. Taube Nuss. Der Nous, ja. Ist der Sinn. Und das ist ein umfassender Begriff. Der letztendlich, du könntest auch sagen, der umfasst dein ganzes Bewusstsein. Und sogar mit dem Bewusstsein, wenn ich vom Bewusstsein übrigens spreche, dann meine ich immer auch dein Unterbewusstes mit dazu. Weil das, was dein Bewusstsein an der Oberfläche prägt, kommt oft eben aus den Tiefen des Unterbewusstseins. Das heißt, die Erneuerung des Sinnes durchdringt sowohl das, was du als dein Bewusstsein bezeichnest, als auch dein Unterbewusstes. Weil letztendlich bestimmt dein Unterbewusstes auch dein Bewusstsein. Es gehört eigentlich zusammen. Das ist eigentlich eins, ja. Okay, also, wie geschieht jetzt diese notwendige Erneuerung des Sinnes? Sind wir uns einig, wir haben eine Notwendigkeit erkannt, wir brauchen die Erneuerung des Sinnes. Halleluja, also ich brauche das. Okay, wie geschieht jetzt, meine Frau auch, super, Halleluja. Sehr schön. Wie geschieht jetzt die Erneuerung des Sinnes? Römer 10, 17, eine Schlüsselstelle. Römer 10, 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das heißt mit anderen Worten, die Veränderung deines Bewusstseins geschieht erstens durch die immer wieder neue Aufnahme des Wortes Gottes, der Wahrheit. Ja? Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Im Unterschied zu allen möglichen Worten, die in der Welt gemacht werden. In der Welt werden alle möglichen Worte gemacht. Du hast den ganzen Tag, wirst du mit Worten eingeseift, könnte man fast sagen, von überall her, in den sozialen Medien, in den Nachrichten. Überall kommen Worte, Worte, Worte. Aber das Einzige, was wirklich wahr ist, ist das Wort Gottes. Amen. Das ist wahr. Und alles, was sich am Wort Gottes orientiert, ist wahr. Und alles andere ist Lüge. Ist schon mal sehr einfach. Also wir sind hier ganz schwarz und weiß, ja. Okay. Der Glaube kommt durch das Hören und das Hören und das Hören des Wortes Gottes. Also hier nochmal eingefügt, der Glaube kommt nicht aus dem, habe ich schon gehört. Was du manchmal Christen sagen wirst. Habe ich schon gehört? Ja, weiß ich schon. Ja, also Georg, das, was du lehrst, das glaube ich alles total. Das ist 100%. Das ist, habe ich schon immer so gesehen. Passt alles. Dann sage ich manchmal, ja, aber warum erlebst du dann nicht die Dinge, die ich erlebe zum Beispiel? Warum erlebst du dieses übernatürliche Leben noch nicht so? Warum passieren bei dir diese Sachen noch nicht so? Offensichtlich muss es was anderes sein. Nicht nur habe ich schon gehört, weiß ich schon, kenne ich schon. Sondern es hat etwas mit diesem Bewusstsein zu tun. Und wenn du dieses Wort Glaube mal dir nimmst, ja, das heißt hier, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Wenn du dieses Wort Glaube nimmst, dann kannst du sagen, wahrer Glaube an die biblische Wirklichkeit, an die Realität des Wortes Gottes, ist eben nicht nur ein Fürwahrhalten des Wortes Gottes. Amen. Ist nicht nur, ja, ich glaube, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Ich glaube all diese Glaubenssätze. Ich glaube, dass er von der Jungfrau Maria geboren worden ist. Ich glaube das alles. Ich glaube das. Ja, ich glaube das auch. Amen. Du hoffentlich auch. Aber wahrer Glaube ist mehr. Es ist letztendlich, wahrer Glaube ist ein, ich könnte es so definieren. Man kann es Glauben sehr unterschiedlich definieren, aber einfach, um dir einen bestimmten Aspekt deutlich zu machen, weil Glaube ist sowas Umfassendes, kannst du unterschiedlich definieren. Aber eine Definition gebe ich dir mal. Glaube, wahrer Glaube ist ein Bewusstsein, dass diese Realitäten des Wortes Gottes, das, was das Wort Gottes sagt, jetzt und hier Wirklichkeit ist und damit wirksam ist. Das ist wahrer Glaube. Wenn ich sage, ich glaube, dass Gott die Kranken heilt, dann ist es schön. Und ist schon mal besser, als wenn du sagst, ich glaube es nicht. Amen. Aber wahrer Glaube ist, ich habe jetzt hier einen Kranken vor mir und ich glaube, dass dieses Wort, das durch die Wunden Jesu uns Heilung geworden ist, dass dieses Wort jetzt und hier Realität ist und wirksam ist. Jetzt und hier wirksam. Das ist Glaube. Alles andere ist nicht Glaube. Damit hast du schon die Frage beantwortet, warum die oft gestellt wird. Ja, aber der Bruder sowieso hat auch geglaubt und trotzdem ist er nicht geheilt worden. Das ist ganz einfach, weil wahrer Glaube ist, ich glaube, dass ich habe ein Bewusstsein darüber, dass es jetzt und hier Realität ist und wirksam ist. Und wenn das gegeben ist, dann ist gar keine Frage, dann ist er ja in dem Moment geheilt. Amen. Weil ich habe ja ein Bewusstsein darüber. Es ist ein bewusstes Sein. Ich wandle in diesem Bewusstsein. Dann ist ein bewusstes Sein. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Wow, das ist ein bewusstes Sein. Es kann eine Verstandesformel sein oder ein bewusstes Sein. Das ist der Unterschied. Kannst du es sehen? Und indem du das Wort Gottes immer wieder hörst und immer wieder hörst, wächst in dir diese Glaubenssubstanz. Ja, Hebräer 11,1 heißt es auch, kannst du das griechische Wort folgendermaßen übersetzen, der Glaube aber ist eine Substanz dessen, was man hofft. So wird es in den englischen Bibeln übersetzt. Der Glaube aber ist eine Substanz dessen, was man hofft. Das heißt, es geht um Glaubenssubstanz. Es geht nicht um für wahr halten, sondern es geht um eine Substanz, eine geistliche Substanz. Und diese Substanz kannst du auch übersetzen mit Bewusstsein. Diese Substanz ist ein Bewusstsein. Wenn ich Substanz habe, habe ich ein Bewusstsein. Und weißt du, und niemand soll verdammt sein, wenn er über einer bestimmten Sache noch keine Substanz hat, verstehst du? Du kannst niemanden verdammen. Was wir halt alle brauchen, ist immer mehr Wort Gottes. Deswegen sagt Paulus, lasst das Wort Christi reichlich in eurer Mitte wohnen. Weil in dem Moment, wo du das Wort hörst und hörst und hörst, wird es mehr und mehr zu einem Bewusstsein. Glaube, kann man auch so sagen, Glaube heißt also, mit allem, was dich als geistliche Persönlichkeit ausmacht, in der Realität des Wortes Gottes zu leben, und zwar jetzt und hier. Das ist der entscheidende Unterschied. Ne? Paulus sagt, jetzt ist die angenehme Zeit. Heute ist der Tag des Heils. Amen. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Glaube und Nicht-Glaube. Es ist nicht Glaube zu sagen, ich glaube, dass Gott morgen mich heilt. Weil morgen ist wieder morgen. Das ist ungefähr so, wie ich glaube, dass morgen schön Wetter wird. Weil es der Wetterbericht gesagt hat. Aber du weißt ja, wie sehr man dem trauen kann. Okay. Gut. Also, damit dieser Glaube mehr und mehr in dir Substanz gewinnt, brauchst du das Wort Gottes. Und jetzt, pass gut auf, jetzt lege ich da auch gleich eine Grundlage, weil das Wort Gottes, das ist so eine Sache, ja, das Wort Gottes. Was ist das Wort Gottes? Worum geht es beim Wort Gottes? Zentral geht es beim Wort Gottes nicht um einzelne Bibelstellen. Achtung. Ich glaube daran, dass jede einzelne Bibelstelle von Gott inspiriert ist und dass sie nützlich ist zur Lehre, wie es im Timotheus heißt, ja, und so weiter. Und trotzdem ist das Wort Gottes in seinem Zentrum nicht einzelne Bibelstellen, sondern das Wort Gottes oder das, man könnte auch sagen, das Zentrum der ganzen Bibel ist das Evangelium von Jesus Christus. Amen. Das Zentrum der ganzen Bibel ist nicht ein Bibelvers, sondern ist eine Person, nämlich Jesus Christus. Amen. Das heißt, das Zentrum des zu verkündigenden Wortes Gottes, damit es diesen Glauben, dieses bewusste Sein in dir bewirkt, muss immer das Evangelium sein. Amen. Die Frage ist, was ist das Evangelium? Ich definiere es in drei Punkten, das kannst du mitschreiben. Drei Punkte. Was ist das Evangelium? Erstens, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Was er für uns getan hat. Zweitens, Das ist eigentlich für alle Christen Konsens, was Jesus für uns getan hat, dass das das Evangelium ist, ist eigentlich klar. Zweitens, jetzt wird schon heißer, was er durch sein vollbrachtes Werk am Kreuz von Golgatha im Geist aus uns gemacht hat. Was er aus uns gemacht hat. Darüber werden wir uns unterhalten in den nächsten Stunden. Ja? Was er aus uns gemacht hat. Und drittens, und das ist auch Teil des Evangeliums, was er jetzt als diese neue Schöpfung, da sage ich schon mal einen Begriff, was er aus uns gemacht hat, ja, was er durch uns als diese neue Schöpfung jetzt tun möchte. Das gehört auch zum Evangelium. Das ist alles inbegriffen im vollbrachten Werk Jesu Christi am Kreuz. Und Gott hat mir mal, vor einigen Jahren schon, hat er mir mal wirklich diesen Auslegungsschlüssel für die Bibel folgendermaßen illustriert, weil das ist der Auslegungsschlüssel für die ganze Bibel. Manchmal wird mir gefragt, ja, wie soll ich zum Beispiel manche Verse im Alten Testament verstehen? Ja? Oder wie soll ich manche Sachen in der Offenbarung verstehen? Ja? So heiße Stellen. Ja? Wie gehen wir damit um? Wie soll ich das verstehen? Und Gott hat mir mal so illustriert und hat zu mir gesagt, er hat gesagt, schau, die ganze Bibel ist wie eine große Kugel. Ja? Eine Kugel. Wenn du dich innerhalb dieser Kugel aufhältst, also innerhalb des Wortes Gottes, und das will jeder Christ will sich innerhalb des Wortes Gottes bewegen. Wenn du dich innerhalb dieser Kugel aufhältst, an welchem Punkt dieser Kugel kannst du erkennen oder kannst du die Form dieser Kugel wirklich erkennen? Also an welchem Punkt dieser Kugel, mit anderen Worten innerhalb der Kugel, kannst du erkennen, dass du in einer Kugel bist? Es gibt nur einen Punkt. In der Mitte. Genau in der Mitte. Wenn du dich irgendwo am Rand der Kugel aufhältst und dann auf die Oberfläche der Kugel schaust, dann siehst du irgendwie so eine schiefe Ebene. Da könntest du auch in der Ellipse sein oder in einem Ei oder wo auch immer. Ja, das kann alles möglich sein. Das muss nicht unbedingt eine Kugel sein. Ja. Wenn du dich aber im Zentrum der Kugel aufhältst, dann kriegt alles seinen richtigen Platz. Dann hast du den richtigen Abstand in alle Richtungen und alles kriegt seinen richtigen Platz und du hast das perfekte Bild der Kugel. Amen. Genau das ist, was passiert, wenn du dich verankerst und verwurzelst im Evangelium von Jesus Christus, wie ich es gerade definiert habe. Wenn du dich darin verankerst und verwurzelst, in ihm als Person und in dem, was er für uns getan hat, aus uns gemacht hat und durch uns jetzt tun will. Wenn du dich darin verankerst, darin dir ein Bewusstsein baust, davon ein Bewusstsein hast, also nicht nur ein Wissen, sondern ein Bewusstsein hast, dann bekommt alles, was hier in der Bibel drin steht, den richtigen Platz. Dann hast du kein Problem damit, das Alte Testament auszulegen, die Offenbarung und sonstige schwierige Stellen. Amen. Weil dann kriegt alles die richtige Perspektive. Also sag mal, das Evangelium im Zentrum. Wenn wir das Evangelium ins Zentrum stellen, dann werden zentrale Fragen beantwortet, was dein Sein als Christ angeht. Wie heißen diese Fragen? Ich nenne dir diese Fragen. Da werden wir uns die nächsten Wochen in diesen Stunden unterhalten. Die erste Frage ist, wer und was bin ich durch ihn? Wer und was bin ich? Ja, es gab ja mal diese Sendung, was bin ich? Ja, so, ja. Wer und was bin ich? Das ist eine zentrale Frage. Du kannst überhaupt kein Bewusstsein haben, wenn du nicht weißt, wer du bist. Bewusstsein, da musst wissen, wer du bist. Das heißt, zentrale Frage ist, wer bin ich und was bin ich? Okay? Jetzt können wir natürlich schon gleich 1000 Antworten geben, aber wir wollen ja Bewusstsein bauen, nicht nur schnell dir 5 Antworten geben, sonst kannst du es wieder aufschreiben, dann weißt du das, ah, okay, ich bin das, 10 Punkte. Nein, wir werden die nächsten Wochen uns wirklich da intensiv ein Bewusstsein bauen davon, wer und was wir sind in Christus. Das ist ein zentraler Punkt dieser Herrlichkeitslebensschule, ist, dass du ein Bewusstsein brauchst. Und ich glaube, es gibt kaum einen Christ, der davon schon zu viel hat. Eher zu wenig. Amen. Wir brauchen ein tieferes Bewusstsein, wer und was wir sind durch ihn. Und das ergibt sich aus dem Evangelium. Und je tiefer du dieses Bewusstsein hast, umso mehr kommt es im Leben hervor. Amen. Die zweite Frage, die beantwortet wird, ist, wo sind wir durch ihn? Das ist auch eine interessante Frage. Wo sind wir eigentlich unterwegs? Sind wir im Himmel, auf der Erde, dazwischen irgendwo, im zweiten Himmel? Ersten Himmel, dritten Himmel, im ersten Himmel, wenn wir im Flugzeug fliegen. Wo sind wir? Wo sind wir durch ihn? Und die dritte Frage, was haben wir durch ihn? Was gehört uns durch ihn? Sehr wichtig, das musst du wissen. Du musst wissen, wenn du einem, und nicht nur wissen, sondern du brauchst ein Bewusstsein davon. Wenn du einem Kranken begegnest, brauchst du ein Bewusstsein davon oder muss die Frage für dich beantwortet sein, ob du das hast, was es braucht, um diesen Kranken zu heilen oder ob du es nicht hast. Wenn du dir da unsicher bist, wird der Teufel die Unsicherheit ausnutzen und sagen, naja, weiß er selber nicht, was er hat, was er ist. Verstehst du? Und die vierte Frage, die hatte ich im Prinzip schon gesagt, ist, was können wir durch ihn? Ja, das sind die vier Fragen. Die Antwort auf diese vier Fragen muss immer mehr unser Bewusstsein durchdringen und das Ergebnis wird sein, dass wir wie Jesus in dieser Welt offenbar werden. Das Ergebnis wird sein, dass wir als Söhne und Töchter Gottes dieses Herrlichkeitsleben leben. Amen. Halleluja. Wer möchte tiefer gehen? Deswegen bist du hier. Du möchtest diese Antwort auf diese Fragen nicht nur wissen. Du kannst jetzt natürlich anfangen, eine Liste zu machen und sagen, okay, mal schauen, was habe ich da für eine Bibelstelle, was habe ich da. Das ist gut, kannst du machen, Bibelstudium. Aber im Endeffekt geht es um ein Bewusstsein und dazu braucht es erstens immer wieder das Hören des Wortes Gottes und zweitens muss dieses Hören des Wortes Gottes beziehungsweise das Lehren und Predigen des Wortes Gottes ist noch was Zweites, was Wichtiges. Es muss geschehen nicht in menschlicher Weisheit und nicht in menschlicher Kraft, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, wie Paulus sagt. Also um erneuert zu werden in deinem Bewusstsein, brauchst du erstens das Wort Gottes und zweitens das Wort Gottes muss gelehrt und gepredigt werden in Erweisung des Geistes und der Kraft. Ja? 1. Korinther 2, Vers 4 bis 5. Ja? Wie heißt es da? Und meine Rede, beziehungsweise ich lese sogar weiter von vorne, 1. Korinther 2, Vers 2 fange ich an. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Da hast du das. Paulus hat es erkannt. Ne? Das Zentrum von allem ist das, was Jesus für uns getan hat. Ja? Ist das Evangelium. Also ich habe mir vorgenommen, nichts anderes zu wissen. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Das heißt vom natürlichen Menschen her. Er sagt damit, ich war nicht in menschlicher Kraft. Ich war menschlich nicht stark unbedingt. Aber, sagt er, meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Sag mal, des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Das heißt, das Wort Gottes erzeugt im Endeffekt nur dann in dir Glauben, wenn es in Erweisung des Geistes und der Kraft rüberkommt. Da haben wir den entscheidenden Punkt. Amen. Ansonsten bleibt es an diesen oberflächlichen Ebenen. Ja? Das wahre Wort Gottes, deswegen, ich sage das immer wieder, das klingt für manche vielleicht erstmal schockierend, das wahre Wort Gottes sind nicht einfach nur Bibelstellen, sondern das wahre Wort Gottes sind Bibelstellen aus dem Zentrum der Bibel heraus, ausgelegt und gepredigt und gelehrt in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das ist das Wort Gottes. Und von diesem Wort Gottes heißt es in Hebräer 4, Vers 12, dass es lebendig und wirksam ist. Und dass es schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und dass es durchschneidet Seele und Geist, Mark und Bein und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens ist. Mit anderen Worten, dass es die Kraft hat, deine Sinne, dein Bewusstsein zu verändern und zu erneuern. Dieses Wort Gottes hat die Kraft, es hat die Power. Halleluja. Sag mal die Power. Ah, das musst du mit Power sagen, verstehst du? Das ist immer der Unterschied. Da ist schon das Bewusstsein, verstehst du? Du kannst sagen, die Power. Weißt du, dann redest du das richtige Wort, es ist nicht das dahinter, was das Wort aussagt. Und genauso ist es so, wenn ich was, zum Beispiel vorlese, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Verstehst? Dann habe ich zwar die Wahrheit des Wortes Gottes über Freude vorgelesen, aber das, was für dich rüberkommt, ist nicht Freude. Verstehst du? Jemand hat es mal so gesagt, wenn du die Masern hast, dann kannst du die Pocken predigen, die Leute kriegen trotzdem die Pocken. Die Masern, Entschuldigung. Die Masern, so rum, ja. Wenn du die Masern hast, aber die Pocken predigst, kriegen die Leute trotzdem die Masern. Das heißt, wenn du voller Freudlosigkeit die Freude predigst, werden die Leute dadurch nicht fröhlicher. Als einfaches Beispiel. Und das hat etwas mit der Erweisung des Geistes und der Kraft zu tun. Amen. Die Erweisung des Geistes und der Kraft bedeutet eine Identität dessen, der predigt mit dem Wort, das gepredigt wird. Zwischendurch mache ich immer, damit es ein bisschen mehr rutscht, weißt du. Das ist wie beim Essen. Manchmal musst du einfach ein bisschen schütteln, damit wieder ein bisschen rutscht und dass es wieder reingeht. Dann sage ich immer zwischendurch. Es heißt mit anderen Worten, das Wort Gottes, das Evangelium, das, was wir hier hören und was wir lehren, in diesen kommenden Wochen, Monaten und so weiter, muss aus den Tiefen des Geistes zu den Tiefen des Geistes gepredigt werden. Psalm 42,8 heißt es, Tiefe ruft der Tiefe zu. Ich predige nicht zu deinem Verstand. Amen. Ich predige auch nicht aus meinem Verstand. Ich meine, ich habe einen Verstand. Der ist auch gar nicht mal so schlecht trainiert. Aber verstehst du, das ist nicht das, worauf ich zurückgreife. Sondern Gott benutzt den Verstand. Wenn du deinen Verstand gut trainierst, benutzt er deinen Verstand. Aber die entscheidende Frage ist, was dominiert dich? Dein Verstand oder dein Geist? Der entscheidende Punkt ist der, wenn das, was ich predige, nicht von meinem Geist zu deinem Geist geht, dann hast du nur wieder ein paar mehr Informationen und sitzt nochmal 2 Jahre in der Schule und wirst nicht verändert. Und das willst du nicht. Amen. Das willst du nicht. Also ich nicht. Die tiefen Schichten deines Bewusstseins werden nur erreicht durch die Kraft des Geistes. Dein Verstand kommt immer nur so tief. Selbst dein Gefühl kommt immer nur so tief. Weißt du, das Wort Gottes gepredigt ohne Erweisung des Geistes und der Kraft kann auch ein bisschen deine Gefühle aufrühren. Oh, jetzt hat er so eine rührselige Geschichte erzählt. Jetzt muss die auch weinen. Oder jetzt habe ich eine Gänsehaut bekommen, weil das war so eine tolle Geschichte. Verstehst du? Ich sage da gar nichts dagegen. Weißt du, du kannst solche Geschichten erzählen und das ist auch gut. Aber das Entscheidende ist, es verändert nicht dein Bewusstsein und damit nicht dein Sein. Es rührt nur ein bisschen in deinen Gefühlen und es rührt ein bisschen in deinem Verstand, dass du sagst, wow, jetzt habe ich was gehört, das habe ich ja noch nie gehört. Und dann macht sich am Ende noch stolz, dass du überall rumläufst und sagst, wow, ich weiß jetzt was ganz Neues. Ich bin jetzt in der Glory Life Schule und da weiß ich jetzt was, was sonst keiner weiß. Dann kannst du die Leute beeindrucken mit deinem neuen Wissen. Aber weißt du, die Leute wollen nicht beeindruckt werden von deinem Wissen, sondern die Leute wollen beeindruckt werden von deinem Sein. Sag mal das Sein. Amen. Und das Bewusstsein bestimmt das Sein. Halleluja. Oder das Sein ist Bewusstsein, wie auch immer. Es geht in beide Richtungen im Endeffekt. Das Sein bestimmt das Bewusstsein und das Bewusstsein bestimmt auch das Sein. Das ist jedenfalls, was nach außen kommt. Ja? Okay, also es muss gepredigt werden in Erweisung des Geistes. Erstens, Tiefe ruft der Tiefe zu, Geist zu Geist. Und zweitens, mit übernatürlicher Kraft. Die übernatürliche Kraft Gottes hat die Power, die selbst die tiefsitzendsten Prägungen, Festungen deines Verstandes, deiner Seele, also sprich, was ist die Seele? Um kurz grundlegend, Seele, Verstand, Wille, Gefühl. Die Prägungen in deiner Seele, gefühlsmäßige Prägungen, Erfahrungen, verstandesmäßige Prägungen, Denkgewohnheiten, Wille, das heißt Entscheidungen, die du so oder so getroffen hast und deswegen deinen Willen in einer bestimmten Weise konditioniert hast, das kann man, du kannst deinen Willen durch ständige Entscheidungen konditionieren. Wenn du sagst, ich will jetzt einfach keine Süßigkeit mehr essen, dann musst du halt nur lange genug immer wieder die Entscheidung treffen, keine zu essen und dann irgendwann isst du keine mehr und irgendwann hast du auch kein Bedürfnis mehr. Dann hast du dein Willen, kurz ziehst du dir jetzt, genau, Halleluja, dann hast du deinen Willen konditioniert, okay? In diesem Bereich der Seele sitzen im Endeffekt all diese Festungen, von denen Paulus spricht in 2. Korinther 10, ja, wo er sagt, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien, also Gedankenstrukturen. Ja, Lehren, philosophische Dinge, irgendwelche Sachen, die dir einreden, ja, das kann man so nicht sehen, wie es das Wort Gottes sagt, oder bei mir funktioniert es nicht, oder bei mir ist es ganz anders und ich bin ein Sonderfall und überhaupt, wenn die wüssten, wie es mir geht, dann würden die nicht so begeistert predigen. Oi. Ja? Also, dafür sagt er, unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Und so zerstören wir diese Festungen, zerstören Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und darum geht's. Und das geschieht in der Kraft Gottes. Wie viele von euch wissen, dass um eine Festung zu zerstören, braucht es Power? Amen. Schau mal, wenn irgendwo ein Haus abgerissen wird, da braucht es Power, damit es passiert. Irgendeine Abrissbirne oder eine Sprengung. Ja, das hat der Heilige Geist alles im Arsenal. Ich sag's dir, der hat Abrissbirnen im Arsenal, der hat Sprengsätze im Arsenal. Der hat auch zartere Methoden. Manchmal baut er einfach ein paar Fenster aus oder ein oder so. Weißt du, je nachdem, was du brauchst. Je tiefer es gehen soll, umso mächtiger muss die Kraft sein. Deswegen haben wir zum Beispiel dann auch solche Power-Wochenenden, ja, wo du wirklich ein ganzes Wochenende, und es gehört ja auch mit zu der Schule dazu, all diese Wochenenden und Seminare und so weiter, die sind ja in der Schule inbegriffen, sozusagen. Ja, das hat dann so eine Sprengkraft, dir mal wieder tiefer ein bisschen was, und nicht nur ein bisschen was, sondern vielleicht ein bisschen mehr, wegzureißen, was nicht zu dir gehört. An die tieferen Punkte zu gehen. Erweisung des Geistes und der Kraft. Halleluja. Ah, oh, das ist unser Leben. Halleluja. Schicki. Was heißt schicki? Das muss ich dir auch zum Anfang sagen, wenn du neu bist hier in der Schule. Wir grüßen übrigens auch alle, die neu dazugekommen sind in der Schule, sowohl live als auch online. Wir haben jetzt übrigens weit über 200 Schüler jetzt, die dabei sind. Halleluja. Also die grüßen wir einfach auch mal von hier. Super, dass ihr dabei seid. Da ist die Kamera. Ja, okay. Halleluja. Okay. damit, bitte? Ach so, stimmt, ich wollte gerade sagen, was Schicki heißt, ja, genau. Jetzt bin ich schon wieder woanders. Das ist die Geistleitung, ja. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Soße, ne? Ja, Schicki, was heißt Schicki? Schicki heißt, ist die Kurzform von Schicki dich in den Himmel rein. Okay? Nur als kleine Erklärung. Nein, Schicki heißt eigentlich nichts. Schicki kam einfach eines Tages aus meinem Geist, aus meinem Innersten hervor als ein Wort, ich weiß nicht, als ein, ich sag mal vielleicht ekstatisches Wort des Geistes, und es hat mich immer wieder begleitet seither, und manchmal, wenn es so richtig ekstatisch wird, dann kommt es hervor. Aber für alle die was von Verstand brauchen, sage ich immer, das heißt Schicki die in den Himmel rein. Und der Chef hat mir dann irgendwann mal gesagt, ich habe es aber nicht überprüft, ob es stimmt. Er hat gesagt, Schicki würde auf Hebräisch die Herrlichkeit heißen. Ich habe es allerdings nicht gefunden in meinem Hebräisch-Lexikon. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich nehme es mal so. Vielleicht ist es im Aramäischen oder im Alt-Amharischen oder Sumerischen oder so. Ich weiß nicht. Wie auch immer. Ja? Ja, Gott will dich befreien davon, das ist einfach ein Zeichen. Gott will dich befreien davon, alles im Verstand einordnen zu müssen. Der Heilige Geist tut Dinge, die du in deinem Verstand nicht unbedingt erfassen kannst. Der Heilige Geist tut Dinge, die du in deinem Verstand nicht unbedingt immer verstehen kannst. Der Heilige Geist wirkt auf geheimnisvolle Weise von Geist zu Geist. Dein Verstand muss manchmal einfach, ich sage immer so, der Heilige Geist legt manchmal einen Bypass um deinen Verstand herum. Zum Beispiel Schicki. Schicki ist so ein Versuch des Heiligen Geistes, einen Bypass zu legen bei dir. Ja, dass du einfach kurz merkst, oh, dass der Verstand mal kurz realisiert, oh, ich glaube, da muss ich aussteigen. Oh, das kriege ich immer auf die Reihe. Ja. Halleluja. Von Geist zu Geist. Was ist die Voraussetzung dafür, dass wir hier in dieser Schule, und das als letzten Punkt dieser ersten Stunde, was ist die Voraussetzung dafür, dass wir hier in dieser Schule erleben können, dass wir von Geist zu Geist gelehrt werden? Es gibt zwei Voraussetzungen. Erstens auf der Seite des Lehrers und zweitens auf der Seite des Schülers. Ja? Was ist die Voraussetzung auf der Seite des Lehrers? Die Voraussetzung auf der Seite des Lehrers ist die, dass der Lehrer sicherstellen muss, dass er vom Heiligen Geist übernommen ist. Das heißt, die Voraussetzung ist die, dass der Lehrer sicherstellt, dass er nicht von seinem Verstand geleitet ist oder von seinen natürlichen Wahrnehmungen, sondern dass er vom Geist geleitet und geführt ist und dass er in der Kraft des Geistes Gottes unterwegs ist. Amen. Das ist das Erste, weil nur wenn ich auf der Ebene des Geistes predige, kannst du auf der Ebene des Geistes aufnehmen, sonst sagt dein Geist die ganze Zeit, oh wow, hier gibt's gar nichts zum Aufnehmen, ist ja alles nur Verstand. Aber das wirst du merken, du wirst den Unterschied merken zu einer klassischen Schule, sage ich mal. Ja. Du wirst immer sensibler dafür, hörst du vielleicht auch sogar predigen oder lehren oder so und du denkst, meine Güte, das ist irgendwie eine andere Ebene, das ist der Verstand und du wirst dann nicht mehr zufrieden sein, weil wenn du mal geschmeckt hast, wenn du mal geistliche Nahrung geschmeckt hast, dann willst du nichts anderes mehr. Dann wirst du schleckig. Dann wirst du verdorben für alles andere. Du wirst dann schleckig. Du willst nur noch Geist. Solange du noch das andere mehr gewohnt bist, sagst du, nein, du kennst es ja nicht anders. Aber daran merkst du auch, dass Geist höher ist als Verstand oder das Natürliche. Wenn du was im Natürlichen serviert bekommst, bist du nur so lange damit zufrieden, bis du das Übernatürliche schmeckst. In dem Moment, wo du das Übernatürliche schmeckst, das Geistliche schmeckst, sagst du, hey, ich will nichts anderes mehr. Daran merkst du schon, dass es drüber steht. Amen. Aber wie viele von euch sind schon verdorben? Also ein bisschen wollen wir euch auch verderben in dieser Schule. Ja? Also deswegen stellen die Lehrer sicher, dass sie vom Heiligen Geist übernommen sind. Und zweitens, was zweitens wichtig ist, damit es von Geist zu Geist geschehen kann, ist, dass du als Schüler deinen Geist öffnest für das Wort Gottes und dass du dieses Wort Gottes im Geist aus uns als Lehrern herausziehst sozusagen. Wie tust du das? Durch Glauben. Ja? Durch Vertrauen, indem du sagst, ja, ich glaube jetzt, dass dieses Wort, das hier in dieser Schule zu mir gepredigt wird, dass es nicht einfach nur eines Menschen Wort ist oder irgendwas, was irgendjemand sich ausgedacht hat, sondern dass es tatsächlich jetzt und hier das Wort Gottes für mich ist. Das ist der entscheidende Punkt. Dass du also nicht deinem Verstand ständig erlaubst, dazwischen zu quatschen, Und ständig alles abzugleichen, ja, das habe ich aber mal anders gehört. Ja, aber vielleicht kann man das nicht auch so sehen. Ist es nicht vielleicht auch so? Verstehst du? Dein wirkliches Unterscheidungskriterium ist nicht dein Verstand. Wenn du glaubst, dass dein Verstand dich davor bewahren kann, verführt zu werden, dann bist du schon verführt. Dein Verstand kann dich nicht bewahren. Auch deine Erfahrungen können dich nicht bewahren. Ja, da habe ich vor 20 Jahren mal im Leib Christi Folgendes erlebt und es war dann so und so und ja, und jetzt vielleicht wird es wieder so. Ich sag dir, deine Erfahrung wird dich nicht bewahren. Unter Umständen wird deine Erfahrung, wenn du nicht frei wirst von deinen Erfahrungen, wird sogar dazu führen, dass du immer wieder das Gleiche erlebst. Und immer wieder in die gleiche Falle reintappst. Wenn du nicht frei bist von dieser Erfahrung. Wie wirst du frei von der Erfahrung, indem du dich irgendwann mal entscheidest zu glauben, dass Gott im Hier und Jetzt neu mit dir geht und dass er dir hier und jetzt sein Wort und seinen Geist gibt, um dich zu verwandeln und zu prägen, so wie er das möchte. Amen. Jenseits von deinen Vorstellungen. Weil du wirst feststellen, manche Dinge macht er nicht so, wie du das vorgestellt hast. Du hast jetzt bestimmt, jetzt wo diese Schule gestartet hat, haben viele natürlich Vorstellungen, wie das alles so wird, ja, und wie das dann alles passiert. Und ich sagte schon jetzt, einige dieser Vorstellungen werden über den Haufen geworfen werden. Und ich sagte noch was, das ist gut so. Sag mal zu deinem Nachbarn, das ist gut so. Ja? Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2,13, lobt er die Thessalonicher und sagt, hey, ihr Thessalonicher, ihr habt's richtig gemacht. Ihr habt nämlich, als wir zu euch kamen, habt ihr, pass auf, 2. Thessalonicher, Moment, 2, Vers 13, stimmt nicht. Schakalaka. Nein, 1. Thessalonicher, stimmt, falsch. 1. Thessalonicher 2,13, so. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Amen. In dem Maß, wie du glaubst, dass es das Wort Gottes für dich im Hier und Jetzt ist, in dem Maße wirkt es in dir. Weil sonst hast du immer irgendwelche Abers. Ich nenne es dann den Aberglauben. Du sagst dann, ja, das ist schon richtig, was er sagt, aber bei mir ist es so. Aber meine Erfahrung. Aber da hat mal der, was weiß ich, Prediger sowieso mal was anderes gesagt. Dann hast du diesen Aberglauben. Wenn du aber glaubst, dass es das Wort Gottes für dich im Jetzt und hier ist, dann wird es in dir wirksam. Und dann wird es dich verwandeln. Halleluja. Halleluja. Es ist sogar so extrem, du kannst sogar, weißt du, manchmal ist es so, was uns manchmal hindert ist, weißt du, jeder, auch jeder Prediger und jeder auch fünffältige Diener im Leib Christi und so weiter, hat ja immer auch noch einen Erneuerungsprozess, in dem er selber steht. Das heißt, er ist ja nicht perfekt im Geist. Ja? Er hat Dinge, die vielleicht noch ein bisschen menschlich sind auch manchmal. Aber von diesen menschlichen Seiten solltest du dich niemals abhalten lassen, das Wort Gottes und den Geist Gottes herauszuziehen aus dem Gefäß und durch das Gefäß, das Gott dir gesetzt hat. Weil sonst betrügst du dich selber oder sonst beraubst du dich selber im Endeffekt. Ja? Weil du wirst nie das perfekte Gefäß finden. Aber der den Inhalt gibt, ist perfekt. Und das ist Gott. Amen. Das Wort Gottes ist perfekt. Der Geist Gottes ist perfekt. Halleluja. Und er hat den perfekten Plan für dich. Oh, ist das nicht gut? Ihm können wir 100% vertrauen, dass er immer in allem den perfekten Plan für uns hat. Halleluja. Halleluja. Deswegen sagt er, in der letzten Bibelstelle sagt er den 5. Mose 32, so solltest du das Wort Gottes aufnehmen und dann wird es so richtig wirksam. Er sagt dir 5. Mose 32, 47, denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan zieht. Es ist das Land des neuen Bundes, jetzt aus der Perspektive des Neuen Testaments gesprochen. Also das verheißene Land Gottes, in diesem Land, um es in Besitz zu nehmen. Halleluja. Amen. Weißt du, du kannst sogar so extrem, ich habe das früher, als ich noch keine solche Power-Gemeinden kannte überhaupt, als ich die Kraft Gottes noch gar nicht kannte, als ich mit Gott zu gehen begann, kannte ich überhaupt keine Christen eigentlich. Ich kannte nur die Landeskirche am Anfang und da kannte ich keine wiedergeborenen Christen. Ich kannte nur die traditionelle, liberale Landeskirche. Aber ich war hungrig nach dem Wort Gottes, weil ich hatte mich zu Gott bekehrt. Alleine für mich hatte ich mich zu Gott bekehrt und hatte seinen Frieden und seine Realität erlebt. Und dann war ich hungrig nach mehr von diesem Gott. Und weißt du, dann bin ich in Gottesdienste gegangen, so wie ich es halt wusste. Bin ich in landeskirchliche Gottesdienste gegangen und ich weiß noch einmal, da war ich in einem Gottesdienst und da war eine Pfarrerin und die hieß mit Nachnamen Fröhlich, war aber das genaue Gegenteil. Von ihrem ganzen Wesen, verstehst du? Und dann hat sie das Wort Gottes gepredigt, oder was heißt gepredigt, gelesen vor allen Dingen, die Bibel gelesen. Ja? Ob sie das Wort Gottes gepredigt hat, weiß ich gar nicht, aber sie hat auf jeden Fall aus der Bibel vorgelesen. Und allein dieses aus der Bibel vorgelesene Wort und auch das, was sie noch dazu gesagt hat, weißt du, ich war so hungrig, ich habe mir einfach das, was ich an Substanz kriegen konnte, gezogen. Ich habe einfach von diesem Gefäß völlig weggeschaut. Ich war einfach hungrig nach Gott und konnte da sogar noch auferbaut werden. Es war möglich. Nicht auf die Dauer. Gott hat mich weitergeführt. Preis den Herrn. Der Hunger treibt dich weiter. Und ich sage auch nicht, dass ich dir das jetzt empfehle, einfach dich ständig irgendwelchen Predigten und Predigern auszusetzen, die nicht voll des Geistes sind. Verstehst du? Das sage ich jetzt nicht, weil wenn du wachsen willst, solltest du dir möglichst viel Fülle geben. Aber wenn du glaubst, verstehst du, das will ich dir damit nur sagen als Illustration, wenn du glaubst, dass Gott durch dieses Gefäß zu dir spricht, so unvollkommen es auch sein mag, dann wird es so sein. Und es wird wirksam werden. Also lass dich niemals abhalten, das Wort und den Geist Gottes voller Glauben und Vertrauen zu empfangen. Lass nicht zu, dass diese Verbindung, diese geistliche Verbindung, ich spüre jetzt, weißt du, im Geist spüre ich diese geistliche Verbindung zu euch. Ihr seid hungrig, ihr zieht, da ist etwas da, ist eine Aufnahme da. Und deswegen weiß ich auch, dass was passiert, da geht was über, verstehst du? Da ist eine Substanz, die übertragen wird, da ist ein Leben, das übertragen wird, da ist ein Bewusstsein, das übertragen wird, da ist das Wort Gottes, das erneuert, da ist die Erweisung des Geistes und der Kraft, weißt du, das ist powerful. Amen. Und dann lass nie zu, dass diese Verbindung, diese geistliche Verbindung, die dich das ziehen lässt, die dich hungrig danach sein lässt, die dich vertrauen lässt, dass du das gute Wort und den guten Geist Gottes bekommst, lass nie zu, dass diese Verbindung irgendwie geschwächt wird. Weil dann kannst du so richtig schnell wachsen. Ich sag dir, dann sind wir hier wirklich in einem Treibhausklima Gottes. Amen. In einem Treibhausklima für die fettesten Tomaten und die größten Zucchinis und das alles noch im Februar am besten schon. Halleluja. Amen. Ja, weil wir sind bestimmt, Pioniere zu sein. Das heißt, Gott will wirklich jetzt schnell Söhne und Töchter hervorbringen. Und deswegen schafft er solche Räume wie die Glory Life Schule, schafft er solche Räume, um wirklich ein Treibhausklima für schnelles Wachstum für die Söhne zu schaffen. Halleluja. Und da bist du mittendrin. Halleluja. Stehen wir mal auf zusammen. Halleluja. Sagen wir dem Vater mal Danke. Ah, danke Vater für dieses Treibhausklima hier in diesem Raum, Herr. Danke, Herr, wirklich für diese Treibhausluft, Halleluja. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt einige plötzlich Gewächshausklima riechen würden. Es gibt ja immer diese himmlischen Düfte, ja. Letzte Woche, glaube ich, war es bei der Eröffnung der Schule oder war es am Mittwoch, ich weiß gar nicht, doch bei der Eröffnung der Schule war stark dieser Feuergeruch hier im Raum. Weißt du noch, als ich die Lehrer gesegnet habe am Schluss der Schule, da war extrem stark im ganzen Raum dieser Feuergeruch, ja. Also manchmal manifestiert Gott einfach diesen Duft. Und heute Abend, ja, macht der Heilige Geist uns wirklich bewusst, dass er uns in ein Treibhausklima seines Geistes, seiner Kraft, seines Wortes gesetzt hat. Vater, wir danken dir, Herr, dass dein Evangelium hier in dieser Schule läuft und wirklich dich verherrlicht in unserem Leben, Herr. Und dass all das, was in deinem Wort steht, Herr, was wir sind durch dich, wo wir sind durch dich, was wir haben durch dich, was wir können durch dich, dass all das in unserem Leben lebendige Realität wird, ein Bewusstsein wird, Herr. Herr, dass wir wirklich aufstehen, jetzt in dieser Zeit, jeder Einzelne, der in dieser Schule ist, jeder Einzelne, der hier live dabei ist und jeder Einzelne, der online dabei ist, dass jeder Einzelne aufsteht, Herr, in diesem Bewusstsein, Herr, diesem neuen Bewusstsein, Herr, dass das ein Jesus-Bewusstsein ist, ein Herrlichkeitsbewusstsein, ein Kraftbewusstsein, ein Geistbewusstsein, ein Wunderbewusstsein, ein übernatürliches Bewusstsein. Danke, Vater, dass jeder Einzelne sich mehr und mehr darin erhebt. Je mehr wir von diesem Wort Gottes ziehen, je mehr wir das Wort Gottes an uns heranlassen, je mehr wir uns vom Wort Gottes durchdringen lassen, Herr, je mehr wir uns vom Wort Gottes verändern lassen, danke ich dir, Vater, dass es Schritt für Schritt hervorgeschält wird. Herr, das, was wir im Himmel bei dir, Vater, eigentlich von Anfang an waren, Herr, und was teilweise durch den Sündenfall und dadurch, dass wir einfach in diese gefallene Welt hier gekommen sind, verloren gegangen ist, Herr, aber durch unsere neue Geburt uns in embryonaler Form vollkommen neu wiedergeschenkt worden ist. Und jetzt dürfen wir erleben, wie es aufwächst in uns, Herr, und wie es stärker und stärker wird und wie es unser ganzes Sein und unser ganzes Leben erfüllt und wie wir mehr und mehr verwandelt werden in dasselbe Bild, Herr, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Geben wir ihm einen kräftigen Applaus. Halleluja. Halleluja. Halleluja.